Eine Räterepublik wurde am 7. April 1919 in München ausgerufen. Sie war geprägt von pazifistischen und anarchistischen Intellektuellen wie Ernst Toller, Erich Mühsam und Gustav Landauer. Weshalb sie heute oft als Republik der Träumer oder Fantasie einer Handvoll Literaten abgetan wird. Dagegen wendet sich Simon Schaub in seinem Buch »Der kurze Frühling der Räterepublik, ein Tagebuch der Bayerischen Revolution«. Keine weltfremde Dichterrepublik ist die Räterepublik gewesen, sondern ein Produkt der Selbstorganisation breiter Massen, meint Schaub. Und verweist auf die Vorgeschichte. Die Januarstreiks 1918, bei denen vor allem Rüstungsarbeiterinnen ein Ende des Kriegs forderten und erste Räte bildeten. Ein weiterer Schritt der Selbstorganisation? Der Zusammenschluss der Arbeiter mit den Soldaten. Die Waffen sind ja normalerweise in den Händen der Obrigkeit. Und die müssen aber auch von irgendwem gehalten werden, nämlich von den Soldaten. Und das sind halt auch nur Menschen. Und die wurden da erfolgreich auch für die revolutionäre Sache agitiert. Und nur so konnte es eigentlich gelingen, die Monarchie zu stürzen. Und zwar eben, weil sich die Soldaten fast restlos auch den Revolutionären angeschlossen haben. Und man sich dann gemeinsam organisiert hat. Und die Soldaten haben dann in ihren Kompanien, ähnlich wie die Arbeiter, Soldatenräte gegründet und haben so basisdemokratisch sich organisiert. Schwieriger war das Organisieren von Bauernräten, auch weil sie vereinzelter leben und arbeiten als Arbeiterinnen und Soldaten. Ohne die räumliche Nähe und Arbeit in großen Organisationen ist es schwerer, sich zusammenzutun, sagt Schaub. Nichtsdestotrotz hat sich die Bauernschaft an der Revolution beteiligt. Es gab den Bayerischen Bauernbund und aus diesem Bauernbund sind dann die Bauernräte entstanden. Da war aber das Problem, dass die einfach aufgrund der großen Distanzen später kommunizieren konnten und deswegen ein etwas zentralistischeres Organisationssystem hatten. Das heißt, die haben relativ viel Machtbefugnisse in die Hände von einzelnen Personen gelegt, denen sie vertraut haben. Das war am Anfang der Revolution hauptsächlich der Ludwig Gandorfer. Das war so ein dezidierter Linker. Der ist aber kurz nachdem die Monarchie gestürzt wurde, bei einem Autounfall gestorben. Und dann haben die Linken in München weitgehenden Kontakt zur Bauernschaft verloren. Es hatte noch viele andere Faktoren und vermutlich vor allem die materielle Not, die in der Bauernschaft auch groß war und auch eine gewisse kulturelle Rückständigkeit. Aber auf jeden Fall ist im Laufe der Revolution dann die Bauernschaft zum großen Teil konterrevolutionär geworden und hat sich zu sehr großen Teilen den Freikorps, also den präfaschistischen gegenrevolutionären Milizen angeschlossen. Weitere Initiativen von unten sieht Schaub in der Zeit während der Regierung Kurt Eisners, dem ersten Ministerpräsidenten Bayerns. Er war von der USPD, der linken Abspaltung von der SPD, holte aber dennoch die SPD mit in die Regierung. Was überzeugte Anhängerinnen und Anhänger eines basisdemokratischen Rätesystems gar nicht gut fanden. Vor allem gab es keinerlei Sozialisierung, also keine Umverteilung von Eigentum. Das war eigentlich eine zentrale Hoffnung. Man hat ja nicht einfach so Revolution gemacht, sondern weil es den Leuten wirklich scheiße ging. Und die wollten danach halt was vom Kuchen abhaben und das haben sie aber nicht gekriegt, weil das die Sozialdemokratie verhindert hat. Eisner hat in dem Punkt den Sozialdemokraten praktisch Vorschub gegeben und hat auch Eigeninitiativen der Arbeiterinnen verhindert und Betriebsbesetzungen räumen lassen. Und deswegen gab es eine linke Opposition gegen die sozialistische Regierung und immer wieder Demonstrationen. Die wurden hauptsächlich angeführt von den Arbeitslosen, weil denen es materiell natürlich am schlechtesten ging, aber auch von verschiedenen Arbeitern, die sich in Arbeiterräten engagiert haben. Nach Eisners Ermordung im Februar 1919 spitzten sich die Konflikte noch mehr zu. Der Rätekongress ist dann trotzdem auf die Parteien zugegangen und hat versucht, wieder eine Regierung zu bilden, die aber paritätisch besetzt wird von Räten und von Parteipolitikern. Auch da hat man die Sozialdemokratie wieder versucht mit einzubeziehen. Es war immerhin die mit Abstand größte Partei unter den Arbeitern. Man hat versucht, eine Regierung zu bilden, aber gleichzeitig haben die Sozialdemokraten hier in Nürnberg eine Koalition mit den rechten Parteien geschmiedet, in der sie wiederum versucht haben, eine gegenrevolutionäre Regierung ins Leben zu rufen, während sie gleichzeitig in München die revolutionäre Regierung verhandelt haben. Als das aufgeflogen ist, waren die Räte natürlich ziemlich sauer und haben aber von offizieller Seite, also die Anführer, die Köpfe sozusagen der Rätestrukturen, wollten da weiter verhandeln. Aber in der Basis war die Wut noch größer und dann haben verschiedene Soldatenräte und eine Mehrheit der Arbeiterräte in Augsburg gesagt, es läuft jetzt einfach nicht mehr, wir machen da nicht mehr mit, wir wollen jetzt die reine Räterepublik. Und dann kommt es leider nur für einen Monat in Bayern zu einer reinen Räterepublik, die sich auch über ganz Bayern erstreckt und sich in eine anarchistische und eine kommunistische Phase untergliedert. 4 Wochen lang war Bayern Räterepublik. Es war kein Werk weltfremder Literaten, sondern entstanden durch eine starke revolutionäre Selbstorganisation und handfeste Interessen. So beschreibt der Soziologe Simon Schaub die Räterepublik in Bayern. Auch wenn an der Spitze Schriftsteller wie Erich Mühsam, Gustav Landauer oder Ernst Toller stehen. Anarchisten Erich Mühsam und Gustav Landauer, der Sozialist Ernst Toller und der Kommunist Eugen Levenet. Das sind die Namen, die ständig fallen, wenn es um die Bayerische Räterepublik geht. Frauen sind nicht darunter. Doch natürlich gab es sie, Frauen, die die Revolution vorantrieben. Sonja Lerch rief zusammen mit Kurt Eisner zu den Januarstreiks auf. Eine zentrale Rolle in dem Buch von Simon Schaub spielt die Kommunistin Hilde Kramer. Hilde Kramer, die hat zum Beispiel mit Erich Mühsam gemeinsam eine strömungsübergreifende linke Plattform gegründet, die Vereinigung Revolutionärer Internationalisten. Das hatte das Ziel, verschiedene Linke von Kommunisten über Sozialisten zu Anarchisten zusammenzubringen und zu gemeinsamem Handeln zu bringen. Und später ist dann Hilde Kramer in die Kommunistische Partei gewechselt und war auch an der Gründung der Kommunistischen Partei im Januar 1919 beteiligt und hat in der Kommunistischen Partei am Anfang auch eine große Rolle gespielt. Nur wenige Frauen waren auf herausragenden Posten in der Räterepublik. Denn im Rätesystem wählen die Betriebe und Bezirke ihre Delegierten, die Räte, die ihrer Basis direkt verantwortlich sind. Nach Kriegsende aber arbeiteten nur wenige Frauen in den Betrieben. Und damit hatten die relativ wenig Möglichkeiten, am Rätesystem zu partizipieren, was natürlich für großen Unmut gesorgt hat, weil die Frauen gesagt haben, wir sind auch Arbeiterinnen, wir wollen daran teilhaben. Dann die Forderung aufgestellt haben, es muss eigene Frauenräte geben. Das dann auch passiert. Während der sozialistischen Regierung von Eisner gab es ein eigenes Frauenrechtsressort, was verschiedene Frauenrechte durchgesetzt hat. Es wurde zum Beispiel das Gesinderecht aufgehoben, was Hausherren ermöglicht hat, praktisch über die gesamte Lebensführung der Hausangestellten zu bestimmen. Auch bekamen Frauen unter der Regierung Eisner endlich das lang geforderte Wahlrecht zugesprochen. Doch das Rad drehte sich bald wieder rückwärts. Frauen wurden wieder systematisch aus den revolutionären Organisationen verdrängt, sagt der Soziologe Simon Schaub. Das fängt schon an, als dann die Demobilisierung der Armee, nachdem der Krieg zu Ende war, abgeschlossen war und alle Männer zurückgekehrt waren von der Front und dann wieder die revolutionären Organisationen übernommen haben und besetzt haben. Das hat sich aber immer weiter zugespitzt. Und an dem Beispiel von Hilde Kramer kann man das ziemlich nachvollziehen, wie das auch tatsächlich einfach als dezidierte Politik vorangetrieben wurde. In der KPD war das so, dass Eugen Levinet, das ist der Anführer der KPD gewesen, der von der Berliner Zentrale nach München geschickt wurde, die Politik vertreten hat, dass Frauen aus allen öffentlichen Ämtern entfernt werden sollten. Hilde hatte davor die Aufrufe unterzeichnet, Flugblätter unterzeichnet und so weiter. Und wurde dann wieder zur Sekretärin degradiert. Und so ging es auch anderen revolutionären Frauen in anderen Organisationen. Musik. Simon Schaub stellt in seinem Buch »Der kurze Frühling der Räterepublik – Ein Tagebuch der Bayerischen Revolution« eine These auf, die gerade den Sozialdemokratinnen und Demokraten wenig gefallen dürfte. Er sagt nämlich: Die Rechte war mit der Niederlage im Weltkrieg eigentlich weitgehend besiegt und wurde durch die Sozialdemokratie wieder in den Sattel gehoben. Schließlich, so Schaub, war die zentrale Organisationsplattform der Rechten, das preußische Militär, im Krieg besiegt. Die anfängliche Kriegsbegeisterung in der Bevölkerung hatte sich ins Gegenteil in eine Abscheu gegen das Militär gewendet. Doch um Sozialisierungen und ein Rätesystem zu verhindern, ging die Sozialdemokratie immer drastischere Kompromisse ein, beschreibt Schaub. Also erst hat man versucht, die Linken einfach durch gutes Zureden davon abzuhalten, Revolution zu machen. Das hat dann nicht funktioniert. Dann hat man erst mit bürgerlichen Kräften sich vereint und hat auf diese legalistische Karte gesetzt. Und dann hat man auf einen Gegenputsch gesetzt irgendwann. Und für den Gegenputsch hat man erstmal versucht, die Reichswehr zu mobilisieren, also das, was von der Armee noch übrig geblieben ist. Und das hat aber nicht ausgereicht. Und deswegen hat man sich dann an die Freikorps gewandt. Das sind so paramilitärische Vereinigungen gewesen, die sich zusammengesetzt haben aus vorherigen Offizieren, die dann aus dem Militärdienst entlassen wurden, weil es zur Demobilisierung kam, eben nach dem Ersten Weltkrieg. Und hauptsächlich Studenten am Anfang. Diese Freikorps waren es auch, die maßgeblich für die blutige Niederschlagung der Räterepublik in München verantwortlich waren. Sie ermordeten Gustav Landauer, der als Beauftragter für Volksaufklärung als erste Amtshandlung die Prügelstrafe an Schulen abgeschafft hatte. Etwa 1200 Menschen fielen dem Weißen Terror zum Opfer. Besonders brutal ging der Freikorps unter Franz Ritter von Epp vor, der schon am Genozid an den Herere und Nama in der damals deutschen Kolonie beteiligt war. Und danach ist er zu einem zentralen NS-Militär geworden und die Offiziere in seinem Freikorps sind zur führenden NS-Prominenz geworden. Auch mit der antisemitischen Thule-Gesellschaft arbeitete die MSPD zusammen, um die Räterepublik zu bekämpfen, kritisiert der Soziologe Simon Schaub. Und ihr zentrales politisches Anliegen war eigentlich, die Juden zurückzudrängen, weil die haben eigentlich in der Revolution ein jüdisches Problem gesehen. Also die haben das als Ausdruck eben der jüdischen Weltverschwörung gesehen und ihr Ziel war, eine deutsche Diktatur zu errichten, um dann alle Juden aus Deutschland ausweisen zu können. Also hier der Antisemitismus als zentrales Movens eigentlich, um den sich dann immer weiter so eine ausdifferenzierte faschistische Ideologie entwickelt. Das Hakenkreuz wurde zum Beispiel von der Thule-Gesellschaft erfunden. Sieg Heil war der offizielle Gruß der Thule-Gesellschaft. Die Thule-Gesellschaft war dann auch ein Bündnispartner der Sozialdemokratie und hat für die sozialdemokratische Gegenregierung in Bamberg vor allem Spionagearbeit gemacht und so Rekrutierungsarbeit. Also die haben dann in den revolutionären Gebieten gegenrevolutionäre Personen rekrutiert und aus den revolutionären Gebieten rausgeschmuggelt in die gegenrevolutionären Gebiete rein. Und das waren alles Kräfte, die eigentlich davor vollständig marginal waren und aber logistischen, institutionellen und materiellen Support bekommen haben, dadurch, dass die Sozialdemokratie sie systematisch aufgebaut hat. Bayern entwickelte sich nach der blutigen Niederschlagung der Räterepublik zur berüchtigten Ordnungszelle, die zum Sammelbecken für die unterschiedlichsten extrem rechten Strömungen wurde. Schaub formuliert es noch drastischer und sagt, die Niederschlagung der Rätebewegung war die Geburtsstunde des deutschen Faschismus. Er macht das unter anderem an der Thule-Gesellschaft deutlich. Die Thule-Gesellschaft hat die Deutsche Arbeiterpartei gegründet während der sozialistischen Regierung in München. Das war eine Partei, die sich so einen halb linken Anstrich gegeben hat, aber halt vor allem auf so eine Volkstümelei gesetzt hat und sich dann immer weiter in Richtung expliziten Faschismus entwickelt hat. Die Partei wurde dann bekanntlich von Hitler überführt in die NSDAP. Und die Zeitung, über die die Thule-Gesellschaft ihre antisemitische Propaganda verbreitet hat, war der Münchner Beobachter. Das war so ein Klatschblatt und wurden dann eben zum antisemitischen Propaganda-Instrument umfunktioniert. Und das ist dann eben der Völkische Beobachter geworden, das bekannte zentrale Organ der NS-Bewegung. Bayern rutschte insgesamt nach rechts. Die Niederschlagung der Rätebewegung brachte in Bayern beste Bedingungen für die Brutstätten des Nationalsozialismus. Simon Schaub. Die SPD, die hatten ja den Putsch oder die Niederschlagung der Rätebewegung eingeleitet und waren dann aber nur kurze Zeit tatsächlich noch in einer bürgerlichen Koalitionsregierung an der Macht und wurden dann selber weggeputscht und ersetzt durch die rechte Regierung unter Gustav Kahr, der sich relativ schnell zum Diktator über Bayern aufgeschwungen hat und tatsächlich damit angefangen hat, systematisch Juden aus Bayern auszuweisen. Die Freikorps sind dann zu einer Art offiziellen Paramilitärs geworden, die genutzt wurden, um die Demobilisierungsquote zu umgehen. Nach der Niederschlagung der Räte wurden diese Freikorps auch zu großen Teilen in die Reichswehr übernommen. So zum Beispiel eben auch das Freikorps von Epp, wo dann diese ganzen Nazi-Prominenz drin war. Leid tun, nach Warn wieder Leid tun, hat's mir wieder Leid tun, Warn Leid tun.